O, die ihr glaubt, wacht über euch selbst. Wer abirrt, kann euch keinen Schaden zufügen, wenn ihr recht geleitet seid. Zu Allah wird eure aller Rückkehr sein, und dann wird er kundtun, was ihr zu tun pflegtet.